Was tun mit dem ganzen Klopapier? Wer kennt es nicht? Habe die Zeichen frühzeitig erkannt und in Klopapier investiert. Jetzt steht die Bude voll. Was tun? Ich brauche Luft zum Atmen. Skulpturen bauen, Klopapier einweichen und das Manacle formen, das euer Wohnzimmer bereichert. Könnt auch das Fensterbrett damit dekorieren. Die längste Küchenrolle. Alter Spruch, aber wenn ihr zu viel Klopapier habt, lieber mal Servietten sparen. Die sind keine Mangelware. Eine ganz tolle Idee kommt von meinem Sohn Roy. Er hat sein altes Stickeralbum geleert und sammelt jetzt verschiedene Motivklopapiere. Hat jemand noch Motivleuchtturm von Skymarkt? Mehr verbrauchen. Ganz einfach nochmal abwischen. Mumie King. Klingt etwas gruselig. Die Tempeldienerin, die auf eine potente Mumie trifft, war, als ich jung war, aber ein beliebtes Spiel, um wieder Joy zu empfinden. Auffahrt wischen. Wenn ihr Haus habt, könnt ihr eure blöde Auffahrt so von Schmutz befreien. Das freut auch eure Nachbarn, die wegen Quarantäne eure Scheiß-Auffahrt anstarren müssen. Klopapierschlacht. Ist lustig und bringt die Familie zusammen. Nebeneffekt: Angestaute Aggressionen können durch Klopapier-Warrior-Rollenspiele pädagogisch ausgelassen werden. Tapezieren. Wenn ihr Klopapier mit tollen Motiven habt, zum Beispiel Wald oder Ente, könnt ihr damit ein Zimmer tapezieren. Nehmt aber Tapetenkleister, sonst fällt es bald wieder auf den Boden. Das waren fürs Erste meine Vorschläge, was ich und meine Familie so mit dem Klopapier machen. Wenn ihr auch tolle Ideen habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare.